Erster der siebente Monat kam. Die Israeliten waren in ihren Städten. Alle Leute kamen zum Platz vor dem Wassertor. Sie fragten Esra, den Lehrer. Er sollte das Buch von Moses bringen. Gott hatte dieses Buch den Israeliten gegeben. Zweiter Esra, der Priester, brachte das Gesetz. Er brachte es zur Versammlung. Männer, Frauen und Kinder waren da. Alle, die verstehen konnten, hörten zu. Das war am ersten Tag im siebenten Monat. Dritter Esra las aus dem Buch vor. Er stand auf dem Platz vor dem Wassertor. Er las vom Morgen bis zum Mittag. Männer, Frauen und Kinder hörten zu. Alle Israeliten hörten dem Buch zu. Vierter Esra, der Lehrer, stand auf einem Holzgerüst. Sie hatten es für ihn gebaut. Viele Männer standen neben ihm. Matitja, Sema, Anaja, Asaja, Uria, Hilkia und Maseja waren rechts. Pedaja, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Sacharja und Mesulam waren links. Fünfter Esra öffnete das Buch. Alle Leute sahen zu. Er stand höher als das Volk. Als er das Buch öffnete, standen alle Leute auf. Sechster Esra lobte Gott, den großen Herrn. Alle Leute sagten Amen, Amen. Sie hoben ihre Hände hoch. Sie beugten sich tief. Sie warfen sich vor Gott auf den Boden. Siebter Jesua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabtai, Hodia, Masia, Kelita, Asaja, Josabat, Hanan und Pelaja waren Leviten. Sie erklärten dem Volk das Gesetz. Die Leute blieben dabei auf ihren Plätzen. Achter, sie lasen aus dem Buch Gottes. Sie lasen es klar und deutlich. Sie erklärten die Bedeutung. So verstanden alle, was sie hörten. Neunter Nehemia war der Statthalter. Esra war der Priester und Lehrer. Die Leviten lehrten das Volk. Sie sagten zu allen Leuten, dieser Tag ist heilig für Gott. Weint nicht und seid nicht traurig. Alle Leute weinten, als sie die Worte hörten. Zehnter, er sagte zu ihnen, geht und esst gutes Essen. Trinkt süße Getränke. Schickt Essen zu denen, die nichts haben. Dieser Tag ist heilig für unseren Herrn. Seid nicht traurig. Die Freude an Gott gibt euch Kraft. Elfter, die Leviten beruhigten das Volk. Sie sagten, seid still. Dieser Tag ist heilig. Seid darum nicht traurig. Zwölfter, alle Leute gingen dann. Sie aßen und tranken. Sie schickten Essen als Geschenke. Sie feierten ein großes Fest. Sie waren froh, denn sie hatten gut zugehört. 13. Am zweiten Tag kamen die Familienoberhäupter. Auch die Priester und Leviten kamen. Sie trafen sich mit Esra, dem Lehrer. Sie wollten mehr über das Gesetz lernen. 14. Sie lasen im Gesetz. Gott hatte es durch Moses gegeben. Dort stand, die Israeliten sollen im siebenten Monat in Laubhütten wohnen. Das ist für ein Fest. 15. Sie sollten in allen Städten und in Jerusalem sagen, geht in die Berge. Holt Zweige von Olivenbäumen. Holt Zweige von anderen Bäumen. Holt auch Palmenzweige. Damit sollt ihr Laubhütten bauen. So steht es im Gesetz. 16. Das Volk ging hinaus. Sie holten die Zweige. Sie bauten Laubhütten. Jeder baute eine auf seinem Dach. Sie bauten sie in ihren Höfen. Auch in den Höfen vom Tempel Gottes. Und auf den Plätzen am Wassertor und am Ephraimtor. 17. Alle Leute, die aus der Gefangenschaft zurückkamen, bauten Laubhütten. Sie wohnten in den Laubhütten. Die Israeliten hatten das lange nicht gemacht. Seit Josua, dem Sohn Nuns, nicht mehr. Darum war die Freude sehr groß. 18. Jeden Tag las man aus dem Buch Gottes vor. Das war vom ersten bis zum letzten Tag. Sie feierten das Fest 7 Tage lang. Am 8. Tag gab es eine besondere Versammlung. So stand es im Gesetz.